Insgesamt identifizierte die Arbeitsgruppe mehr als 6600 Stellen, die sich als Waldinsel bezeichnete. Bewaldete Gebiete auf Anhöhen, an denen sich bei der archäologischen Untersuchung am Boden eindeutige Spuren für die Besiedelung durch Menschen und ein durch ihre Abfälle angereicherter Boden nachweisen ließen. Diese von Menschen gemachten Hügel boten Sicherheit vor der alljährlichen Überschwemmung und wurden von der Bevölkerung früherer Zeiten genutzt. In ihrer Veröffentlichung in dem angesehenen Fachblatt Nature wiesen Umberto und seine Kollegen nach, dass die Böden der Waldinseln durch langjährige Bewirtschaftung der Pflanzen entstanden waren. Herzförmige Maniokpytoliten wurden auf ein Alter von 10.350 Jahren datiert und kugelförmige Pytoliten von Kürbissen waren 10.250 Jahre alt. Ob die Pflanzen zu jener Zeit bereits vollständig domestiziert waren oder ob es sich nur um den Beginn eines langen Prozesses handelte, an dessen Ende Nutzpflanzen als Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung des heutigen Amazonasbeckens standen, ist unklar. Aber der Co-Autor José Iriarte, Professor an der Universität im britischen Exeter, meint, diese Befunde und die Anhaltspunkte aus den tropischen Wäldern im Südwesten Mexikos sprechen zweifellos dafür, dass man neben den Schwergewichten China und Nahe Osten auch diese Region in die Diskussion um Kultivierung und Domestizierung von Pflanzen nach der letzten Eiszeit einbeziehen muss. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun den tropischen Gebieten der alten Welt zu. Aus Süd- und Südostasien kommt ebenfalls eine Reihe domestizierter Pflanzen und Tiere, die heute ganz selbstverständlich in unseren Küchenschränken liegen. Im feuchtheißen indischen Bundesstaat Odisha bot eine Mischung verschiedener Lebensräume von weitläufigen Flussufern bis zu tropischen Wäldern für die Menschen offenbar ein Umfeld, in dem sie lokal indische Reis-, Hirse- und Kürbissorten sowie verschiedene Gurken domestizieren konnten. Die Okra-Pflanze, sie ist jedem bekannt, der schon einmal echt indische Gerichte gegessen hat, wurde ebenfalls in diesem Teil Indiens domestiziert. Die köstlichen, saftigen Mangos waren ursprünglich tropische Baumfrüchte aus Südost- und Südasien. Der schwarze Pfeffer, der heute überall auf der Welt den unterschiedlichsten Gerichten vom Frühstücksei bis zu scharfen Curries Würze verleiht, verdankt seine Domestikation den Bauern, die an den tropischen Küsten des heutigen südindischen Bundesstaates Kerala lebten. Der Zimt, auch eher ein unentbehrliches Gewürz für Amateur- und Profiköche, wurde anscheinend etwas weiter südlich im heutigen Sri Lanka angebaut. Zum ersten Mal erwähnt wird Zimt vor 5000 Jahren, und zwar mit dem Hinweis, dass er von lokalen Kaufleuten ins antike China und später in die Welt des klassischen Altertums im Mittelmeerraum exportiert wurde. Sogar in der Bibel kommt er vor. Und obwohl die genauen Ursprünge der domestizierten Vorläufer der Zitrone unklar sind und die Schwierigkeit, Zitrusfrüchte archäologisch nachzuverfolgen, berühmt-berüchtigt ist, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwo in Südostasien in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet domestiziert wurden. In allen genannten Fällen ist es ungeheuer schwierig, ein genaues Datum für das Auftreten einer domestizierten Form dieser Pflanzen zu nennen, denn man muss dabei auf grobe, genetische Uhren und bruchstückhafte Überreste aus tropischen Böden zurückgreifen. Aber fast alles, was wir essen und trinken, würde ohne diese tropischen Schätze, die von den Händen prähistorischer Menschen geformt wurden, ganz anders schmecken.